Kosakice, Carolina Bubica im Deutschlandradio Kultur. 8.48 Uhr ist es gleich. Wer an Politthriller denkt, der ist ganz schnell bei einem Namen. John le Carré, Autor zahlreicher Bücher. Dieser Machart, ein Mann, der weiß, wovon er schreibt, als ehemaliger Geheimdienstmann. Ein Mann, der zu seinem 85. Geburtstag ein neues Werk vorgelegt hat. Der Taubentunnel, Geschichten aus meinem Leben. Wenn ich sage eine Autobiografie, dann trifft es das, glaube ich, nicht ganz. Thomas Wörtje, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Nein, eine klassische Autobiografie ist das nicht. Das ist ein Mosaik sozusagen. Also er erzählt jetzt nicht sein Leben von der Geburt bis zu seinem 85. möglicherweise noch mit irgendeinem Ziel dahinter oder so. Nein, er splittet sein Leben auf in Anekdoten, in Begegnungen mit Menschen, in Reflexionen über das Tun, lustige Anekdoten, Treffen mit wichtigen Menschen, Hintergrundmaterial sozusagen zu seinen Romanen. Das ist sehr erfreulich, also dass er da jetzt eben nicht diese 10 selbstbeweihräuchernden üblichen Autobiografien schreibt, das spricht schon mal sehr für ihn. Mhm. Es ist ein eigenartiger Titel, der Taubentunnel. Können Sie das erklären? Ja, das ist ein wunderbares Bild eigentlich. Das kommt daher, dass es in Monte Carlo wohl mal eine Schießanlage für Tauben Schützen gibt. Nicht Tontauben, sondern echte Tauben, wo gelangweilte Gentlemen eben auf Tiere ballern. Mhm. Und diese Tauben kommen in Tonröhren und werden dann nach außen getrieben. Und die Taube, die das überlebt, kehrt zurück sozusagen zum Taubenschlag und kommt halt beim nächsten Mal wieder in den Taubentunnel. Und das ist für John le Carré sozusagen ein Bild von seiner schriftstellerischen Tätigkeit, wo Roman für Roman rausgeknallt werden. Es sind ja, glaube ich, 22 mhm. oder 23 inzwischen. Und immer sozusagen die Flinten der Öffentlichkeit draufgerichtet ist. Das finde ich sehr hübsch. Mhm. Hat auch so ein gewisses Understatement, ist nicht so eine heilige Kunstmetapher. Das finde ich schon sehr schön. Erfahren wir denn Neues über le Carré, zum Beispiel auch über seine Geheimdienstzeit, seine aktive berufliche Zeit? Nee, also wer sozusagen mit voyeuristischem Interesse dran geht, wird enttäuscht und diese Enttäuschung inszeniert er natürlich auch süffisant und cool. Er mauert weiterhin, er erzählt nichts über seine Geheimdienstzeit, über seine Arbeit, wobei einem der Verdacht kommen kann, dass da auch möglicherweise gar nicht viel zu erzählen ist. Denn in seinen Romanen, ich meine, das ist ja sein großes Verdienst auch, sozusagen die Geheimdienstarbeit sozusagen auch als bürokratische Maschine darzustellen, also wo kleine Rädchen über Abrechnungen und Quittungen und Spesen brüten. Nicht, dass die jetzt nicht deswegen auch ziemlich bösartig und radikal sein kann. Aber möglicherweise hat er wirklich auch nichts anderes gemacht, als von A nach B irgendwelche Nachrichten getragen. Das finde ich schon mal auch schön. Und über die Privatperson kaum, auch nichts Neues, und er arbeitet sich auch in dem Buch, das ist das Einzige, was er privat zulässt, sozusagen an seinem Vater ab, an Ronnie, der ja auch in Roman vorkommt, der ja ein genialer Hochstapler oder auch nicht so genialer Hochstapler war, also im Knast saß, irgendwelche Scheingeschäfte gemacht hat und natürlich ein Vorbild für viele schräge Figuren ist und auch selbst in Roman auftaucht und le Carré, aber auch da ist nicht wirklich was Neues zu holen. Wenn ich sie mal zusammenfasse, nichts Neues, nichts Neues, nichts Neues. Gibt es irgendwo was Neues? Es gibt immer was Neues. Lernen wir was aus dem Buch? Wir lernen unglaublich viel aus dem Buch, weil er sozusagen uns vorführt, wie man aus Realitäten, also aus Begegnungen mit Menschen wie Arafat zum Beispiel für die Libelle, für seinen Roman über Palästina, wie sozusagen aus Realität Fiktion wird und wie er das dann wieder umdreht, dass die Fiktion so gut wird, dass er mit Realitäten zu tun hat. Und das ist natürlich ganz spannend und das macht also den Reiz des Buches aus. Mhm. Immer dieser böse Blick, den er auf Figuren der Zeitgeschichte auch hat, die er dann einbaut. Es ist lustig, also mit Monad Konatz, dem armen Menschen, der ja in Guantanamo unschuldig saß, da verliert er die Distanz. Das sieht man auch im Buch. Da wurde ein Roman draus, Marionetten, wahrscheinlich einer seiner schwächsten Romanen, weil er ein unglaublich persönliches Engagement für diesen Konatz hatte. Das finde ich auch ganz interessant, wenn also das mit der Fiktionalisierung dann nicht so gut klappt und Realität 1:1 wird. Thomas Wörtje, vielen Dank. Über John le Carré, der Taubentunnel, Geschichten aus meinem Leben. Bei Ullstein erschienen 383 Seiten, die kosten 22 Euro. 8.52 Uhr, die Uhrzeit.